Am 7. August 2020 ließ der rot-rot-grüne Senat 2700 Polizeibeamte auf die Bevölkerung im Weisekiez los. Ziel war es, eine seit anderthalb Jahren umkämpfte Kollektivkneipe namens Syndikat zu räumen, um dort einer Briefkastenfirma, die zu Steuervermeidungszwecken sich in Luxemburg angemeldet hat, in Wirklichkeit aber Pierce Global Real Estate Limited gehört aus den UK, aus England, um für die eben diese Kneipe leer zu räumen. Es gab unheimlich starken Widerstand, die Nachbarschaft ist bis heute empört, diese Räumung hat tiefe Spuren hinterlassen und hat viele Menschen zusammengebracht, die sich jetzt auch gegen ihre eigene Verdrängung wehren. Und immer am 7. des Monats finden seit geraumer Zeit Kundgebungen oder Aktionen im Kiez statt, um eben diese Kämpfe gegen den Ausverkauf der Stadt, gegen den immer stärkeren Würgegriff von Spekulantinnen und Spekulanten, diese Kämpfe eben zusammenzubringen und auch der herrschenden Politik zu sagen, ihr seid Versager und VersagerInnen und wir machen unseren Kram selber. Denn auf euch kann man sich eh nicht verlassen und es passiert nichts Gutes, außer du tust es selbst. Und so gab es auch wieder am 7. Juni einen Kiez-Spaziergang. Er führte zum Luftbrückenhaus, dort ein Beispiel, wo Mieterinnen und Mieter sich sehr erfolgreich mit der Bezirkspolitik zusammen gegen ihre Verdrängung gewehrt haben. Und danach ein Gang zur Hermannstraße 48, natürlich auch Ausblicke vom Syndikat selber, denn da ist noch lange nichts vorbei, da geht noch einiges. Und da hört ihr jetzt mal ein paar Eindrücke. Hallo hier. Wir sind heute hier, weil wir alle das Syndikat nicht vergessen haben. Heute ist es genau 10 Monate her, dass Innensenator Geisel und der rot-rot-grüne Senat mit über 2000 Polizisten unseren Kiez belagert und das Syndikat geräumt haben. Dies taten sie für eine Firma namens Pierce Global Real Estate. Sie taten es für eine steueroptimierte Briefkastenfirma, die dank unserer Recherche nun nicht nur stadtbekannt, sondern auch ein Enteignungskandidat ist. Pierce Global, wir haben dich nicht vergessen. Sie haben unser Kiez in eine Sperrzone verwandelt. Unsere Kneipe geräumt und das alles dafür, dass die Räumlichkeiten seitdem leer stehen. Und nicht nur das. Sie wurde auch noch zugemauert, damit bloß niemand auf die Idee kommt, hier könnte nochmal was Schönes entstehen. Die Räumlichkeiten wurden schon immer als Kneipe genutzt. Diese Räume sind Kneipe und sie haben ihren jetzigen Zustand einfach nicht verdient. Aber nicht nur wir wurden letzten Sommer von der rot-rot-grünen Regierung geräumt. Vielmehr gab es ein halbes Jahr der Räumungen. Nach uns wurde das anarcho-queer-feministische Ausprojekt Liebig 34 geräumt. Es wurde das Zeltlager an der Rummelsburger Port geräumt. Es wurde die Kollektivkneipe Meuterei geräumt. Dies sind nur die bekannten Namen. Es wurden aber auch unzählige Menschen aus ihren Wohnungen geräumt. Meist still und leise, damit niemand diesen Skandal mitbekommt. Der putzte und damit und dem Köpi-Wagenplatz droht noch immer die Räumung. Und um die Riga 94 tobt ein immerwährender Kampf. All diese Projekte haben einiges gemeinsam. Nicht nur, dass sie alle Orte der Selbstmächtigung sind und waren, sondern sie sind auch alle Spekulationsobjekte für die obskuranten Immo-Spekulanten. Mal sitzt in Zossen, mal in Luxemburg, aber auch in Berlin. Für diese Bahn war sich ein sich selbst als links nennender Senat nicht zu fein. Alles aufzubieten, war er repressiven Kräften hat. Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Aber wir lassen uns von allen den schlechten Nachrichten nicht entmutigen. Wir kämpfen weiter für eine Stadt von unten, in der wir alle leben können, wie wir wollen. Wohnräume ist keine Ware. Die Stadt und wir sind keine Spekulationsobjekte. Circa 100 Menschen hatten sich vor dem zugemauerten Syndikat versammelt und danach gab es einen kleinen Kiezspaziergang. Es ging erstmal über die Schillerpromenade zum Luftbrückenhaus in die Leinestraße. Auch dort haben sich Mieterinnen und Mieter zusammengeschlossen, um gegen diese Firma Pierce Global Real Estate Limited aus UK zu kämpfen, die sich hinter einem Steuervermeidungsbriefkasten in Luxemburg versteckt. Wir haben ja nicht immer nur für unsere Existenz gekämpft oder dafür, dass wir als Kneipe bleiben können, sondern dafür auch, dass der Schillerkiez lebendig bleibt, so bleibt, wie er irgendwie ist, hier nicht weiter verdrängt wird, hier nicht ein Immobilienspekulantenpark nach dem anderen entsteht. Und deswegen sind wir jetzt hier an diesem riesigen Haus, Leine oder bleibt. Und was uns noch intensiver verbindet, ich denke, das werden wir jetzt gleich hören von ein paar der Bewohner, die hier auch viel gekämpft haben. Hallo, krassen Mob habt ihr da mitgebracht, mal wieder alles blau leuchtend, dankeschön. Hallo liebe Syndikat-Sympathisantin, liebe Nachbarin und Mitstreiterin. Willkommen am Leine-Oder-Block oder wie wir es letztes Jahr tauften, am Luftbrückenhaus. Wie es vielleicht einige wissen, waren auch wir hier zusammen über 300 NachbarInnen aus diesem Häuserblock letztes Jahr vom Verkauf an eine Briefkastenfirma aus Luxemburg bedroht. So fischten wir im Februar letzten Jahres die Informationsschreiben von Bezirksamt Neukölln aus dem Briefkasten. Der Schock war groß, auch uns stellten sich die Fragen: Verkauf, was heißt das? Was wird aus unseren Wohnungen? Kann ich hier bleiben? Wer hat uns gekauft? Und was haben die mit uns vor? Unsere Ängste und Sorgen waren begründet. Das zeigt nicht nur die Entwicklung der Mietenkrise und der Verdrängung der letzten Jahre im Schillerkiez, Neukölln und ganz Berlin. Ein Drittel der Wohnungen im Schillerkiez sind mittlerweile Eigentumswohnungen, Tendenz steigend. Sollte uns das auch drohen? Wer hatte uns gekauft? Erst nach wochenlanger Recherche, Herumstochern und mit Hilfe des Syndikats kam raus, wer hinter der Briefkastenfirma Marie-Louise GmbH, die uns laut Kaufvertrag gekauft hatte, stand. Es war Pierce Global. Yeah. Unsere schlimmsten Befürchtungen wurden damit wahr. Die Milliardärsbrüder aus England, die ein riesiges Schattenimperium aus Briefkastenfirmen in Steueroasen aufgebaut haben, versuchten ein neues Schnäppchen im Schillerkiez zu machen. Sie machen bereits Millionen mit tausenden Wohnungen hier in Berlin und zahlen dabei fast keine Steuern. Ihr Vorgehen ist immer das gleiche, diverse Taktiken der Entmietung und Umwandlung in Eigentum. Unsere schlimmsten Wir wussten bereits, dass Pierce Global auch das Haus der Kiezkneipe Syndikat gekauft hatte. So kannten wir also Pierce Vorhaben und ahnten somit, was auch wir zu befürchten hatten. Im August hat Pierce Global all dies auch leider wahrgemacht und einen wichtigen Ort in Neukölln und dem Schillerkiez das Syndikat räumen lassen. Ein wichtiger Ort ist damit, hoffentlich nur temporär, verloren gegangen. Ein Ort für viele ist weg, für die Rendite von wenigen. Wir als MieterInnen des Wohnblocks haben uns damals dazu entschlossen, unter der Initiative Leine oder bleibt gegen unsere Verdrängung zu kämpfen. Wir wollten nicht die Nächsten sein, die gehen müssen, weil ein Konzern Menschen das Dach über dem Kopf wegkauft. Dabei hat uns das Syndikat immer unterstützt. Es gab gemeinsame Demos, Öffentlichkeitsarbeit und mehr. Dafür sagen wir an dieser Stelle nochmal Danke. One struggle, one fight. Als Hausgemeinschaft haben wir zusammen im Rekordtempo gearbeitet, so viel wie möglich geleistet, unserem Ärger öffentlich Luft gemacht, mögliche Kaufinteressentinnen angeschrieben, demonstriert und bei der Politik angeklopft, interveniert und Druck aufgebaut. Bei uns hat der Vorkauf zum Glück geklappt, wir sind Pierce Global entkommen. Eine Wohnungsbaugenossenschaft, der Beamtenwohnungsverein zu Berlin, kaufte uns. Auch hier ist nicht alles einfach, es gibt eine finanzielle Hierarchie zwischen den alten MieterInnen und den neuen GenossenschaftlerInnen, zahlen diese doch knapp 40% weniger Miete und wird den alten MieterInnen bisher eine Mitgliedschaft verwehrt. Aber dennoch ist es ein Erfolg, dass alle Mietverträge erhalten bleiben, keine Umwandlung in Eigentumswohnungen droht und somit zumindest innerhalb dieses Blocks Verdrängung gebremst werden kann. Auch wenn es in unserem Fall gut ausging, ist unsere Freude doch getrübt, denn wir sind nicht die Letzten, die Angst haben müssen, auf Dauer ihr Zuhause zu verlieren. Unser Vorkauf ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Situation auf dem Berliner Mietmarkt ist weiterhin prekär. Es bedarf weiterhin vielseitiger Maßnahmen. Die Räumung des Syndikats vor genau 10 Monaten hat dies mehr als deutlich gemacht. Wir alle haben erlebt, mit welcher staatlichen Gewalt private Einzelinteressen durchgesetzt wurden. Hier waren Pierce und seine staatlichen Helferinnen nicht mehr zu stoppen. Ein Zustand, der uns traurig und wütend macht. Am Beispiel unseres Hauses zeigt sich zwar, dass das Instrument des Vorkaufs Wirkung zeigen kann, aber erfordert die Umsetzung unsagbar viel Arbeit und am Ende auch Glück. Gibt es doch so viele Tücken. Allein die kurze 2-monatige Frist, passende KäuferInnen zu finden oder die Tatsache, dass ursprüngliche KäuferInnen mit Abwendungsvereinbarung ihren Kauf dennoch durchsetzen können. Daher sind die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen absolut unzureichend, um die von der Mietenkrise und Verdrängung bedrohten Menschen zu schützen. So braucht es zumindest eine baldige und umfassende Reform des kommunalen Vorkaufsrechts, ein Milieuschutz für Kleingewerbe, zeigt sich doch am Beispiel des Syndikats, dass Kleingewerbe in den Kiezen den InvestorInnen schutzlos ausgeliefert sind. Mehr Transparenz für die vom Verkauf betroffenen MieterInnen schaffen es große Firmen doch immer wieder, ihre Identität hinter Scheinfirmen zu verbergen und sich somit schwerer angreifbar zu machen. Und nach den letzten Wochen muss ein weiteres Ziel lauten, bundesweiter Mietendeckel. Denn der so viel beschworene Markt wird hier gar nichts regeln, zumindest nicht zum Guten für die BewohnerInnen dieser Stadt. Aber schon lange zeigt sich, dass Appelle an den Staat hierzu alleine nicht reichen. Kommt der Staat den Menschen, wenn überhaupt, doch immer nur so weit entgegen, bis Situationen ausreichend befriedet scheinen und der gesamtgesellschaftliche Druck nicht mehr dazu ausreicht, das mediale Geschehen und somit kommende Wahlen zu bestimmen. Es zeigt sich immer wieder, auf bestehende politische Verhältnisse ist kein Verlass. Somit folgt, die Stadt lässt sich nur von unten wandeln. So braucht es weitere berlinweite Vernetzung all der starken und tollen Initiativen aller politischen und sozialen Kämpfe. Mit einem Blick ins restliche Europa zeigt sich, dass vor allem stadtweite Organisierung in Form von Plattformen, die auch über das Thema Mietenpolitik hinaus weitere soziale Kämpfe thematisieren und zusammenbringen, Erfolge feiern. So zum Beispiel die Plattform Barcelona en Comú, zu Deutsch Barcelona gemeinsam, welches schaffte in Barcelona große stadtpolitische Reformen durchzusetzen. Oder auch die Plattform Zagreb Janáš, zu Zagreb gehört uns, eine aktivistische Plattform, welche seit vergangener Woche den kommenden Bürgermeister von Zagreb stellt und seit Jahren gegen die korrupte Stadtpolitik vorgeht und eine Stadt mit sozialen Rechten für alle fordert. So liegt es an uns allen, die bereits große politische Mobilisierung in Berlin zu vernetzen, zusammenzubringen und verschiedenste soziale Kämpfe als einen gemeinsamen Kampf zu begreifen, zu benennen und in aktive Politik umzuwandeln. Für den Erhalt einer vielfältigen Kiezkultur, zusammen und solidarisch gegen den Ausverkauf der Stadt, Verdrängung, verschiedenste Hierarchisierung und Ausgrenzung in unserer Stadt. Für eine Stadt von unten, für alle, die hier leben, unabhängig von Lebensstil und Aufenthaltsstatus. Danke. Ihr hört Radioaktiv Berlin mit einem Bericht über einen Kiezspaziergang, der am 7. Juni im Weisekiez im Neuköllner Norden stattfand. Und es wurde gerade von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Luftbrückenhauses erklärt, wie sie sich gegen Pierce Global Real Estate letztendlich durchgesetzt haben und nicht verdrängt wurden. Und interessant in diesem Zusammenhang auch in diesem Volksbegehren der Initiative Deutsche Wohnen enteignen sind ja viele verschiedene Konzerne inzwischen aufgelistet, die enteignet werden sollen. Auch Pierce Global Real Estate ist da Teil von, wie ein Sprecher hier ausführte. Und wir konnten Ihnen über diese 3000 Wohnungen nachweisen. Sie sind Teil der Enteignungskampagne. Sie waren die Ersten, die dazugekommen sind zu den Großen. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 27 zu enteignenden Kandidaten gelandet. Es werden immer mehr. Sie kaufen immer weiter, auch hier im Kiez. Das wurde ja eben schon gesagt. Wehren wir uns gemeinsam dagegen. Zeigen wir Ihnen, dass man mit uns nicht einfach nur irgendwie spielen kann. Wir sind wütend und wer hier kauft, kauft Ärger. Woo! wir sind jetzt bei unserer letzten Zwischenkundgebung angekommen, hier vor der Hermannstraße 48. Wie die Leute im Kiez die meisten kennen als H48, auch mit dem wunderbaren Projektraum, den es im Hinterhof gibt. Und was da gerade los ist, dazu erfahren wir jetzt mehr. Hi, ich bin von der H48. Wir erinnern uns in der 48 nur sehr gut an den Belagerungszustand hier im Kiez, als das Syndikat vor 10 Monaten geräumt wurde. Wir stecken selber jetzt seit über 5 Monaten in einem Kampf um unserem Haus und unsere Wohnungen. Und wir erleben auch am eigenen Leib, wie mit widerständigen Mieterinnen umgegangen wird und mit welcher Kraft die Interessen von Spekulantinnen und Investorinnen durchgesetzt werden. Vielleicht habt ihr schon mitgekriegt, dass unser Haus verkauft worden ist und wir seit Anfang des Jahres dafür kämpfen, dass unser Wohnraum nicht an eine dubiose Immobilienfirma geht, sondern an uns selbst. Wir haben schon viel erreicht, aber leider ist unser Kampf noch nicht ausgekämpft. Gegen die Ausübung des Vorkaufsrechts haben nämlich sowohl die Käuferin als auch die Verkäuferin Widerspruch eingereicht. Hä? Was hat denn die Verkäuferin denn für Interesse, die sie veranlassen, gegen den Vorkauf zu kämpfen? Das Geld fürs Haus würde sie ja schneller bekommen, wenn das Vorkauf bald rechtskräftig wird und wir das Haus endlich kaufen können und als Teil des Mietersyndikats selbst verwalten können, wo wir seit Jahrzehnten teilweise die Miete zahlen. Stattdessen bekommen wir Abmahnungen und Kündigungsandrohungen und müssen wohl jahrelang in Unsicherheit hängen, bis ein Verwaltungsgericht eine Entscheidung trifft. Eine WG, eigentlich meine WG, im Fabrikgebäude wurde gekündigt und im März kaltgeräumt, als wir die Schlüssel nicht übergeben wollten, nachdem das Verkaufsrecht für unsere Mieterinnengemeinschaft ausgeübt wurde. Unsere Vermieterin hatte uns diese Fläche als Gewerbefläche vermietet, aber sie wusste genau, dass die Mieterinnen dort wohnen werden. Vor Jahrzehnten wurden hier in ganz Berlin leerstehende und unattraktive Gewerbeeinheiten bewusst an Wohngemeinschaften vermietet. Jetzt, wo die Wohnungen attraktiv geworden sind, wird behauptet, das Mietrecht für Gewerbe sei anwendbar, damit Umwandlungen in Eigentum und Luxussanierung freie Bahn bekommen. Weil, wisst ihr, was Wohnen mit Gewerbemietverträge bedeutet? Ja, kein Mietpreisbremse, keine Kündigungsschutz, kein gar nichts. Und Feststellungsklagen können nicht alle tragen. So geht dann noch mehr bezahlbaren Wohnraum verloren. Das, was ich mit meiner Wohnung verloren habe, empfinde ich als unersetzlich. Aber wie das Syndikat heute wieder zeigt, bedeutet selbst der Verlust eines Raumes nicht, dass wir aufhören zu kämpfen, sondern wir finden Verbündete und werden gemeinsam stärker. So organisieren wir uns von der H48 jetzt mit anderen Häusern, in der Menschen mit Gewerbemietverträgen wohnen, um zusammen dafür zu kämpfen, dass Mietschutz und Milieuschutz für alle in der damaligen Fabrik wohnende Menschen gelten. Erzählt dies betroffenen Menschen gerne weiter. Wir brauchen diese Häuser. Wir brauchen die solidarischen Räume in unseren Kiezen. Jede Räumung, jede Kündigung ist ein verdammtes Desaster. Deswegen, H48 bleibt und Syndikat lebt. Für ein solidarisches Kiez gegen den Ausverkauf der Stadt. Nach der Kundgebung auf der Hermannstraße vor der Hermann 48 ging es dann zurück in die Weisestraße vor das zugemauerte Syndikat und dort wurde nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass diese Proteste jetzt weitergehen und dass es in naher Zukunft noch einiges gibt. Hört selbst. Wir alle zusammen sind das Syndikat, aber wir sind auch viel mehr. Wir sind diese Stadt, wir sind der Kiez, aber wir haben uns auch nie nur als Kneipe oder als Kiez verstanden. Wir waren auch immer für alle möglichen Menschen da. Menschen, die von Repressionen betroffen waren, Menschen auf der Flucht, Menschen, die aus irgendwelchen Gründen durch diese Existenzraster hier gefallen sind, die kein Hartz IV bekommen haben oder sonst irgendwas. Menschen, die irgendwie anders leben wollten. All diese Menschen fanden ihre Heimat bei uns im Syndikat. Die waren herzlich willkommen. Und wir hoffen, dass wir das auch in Zukunft irgendwann weitermachen können. Wir haben ja auch bei der letzten Kundgebung vor genau einem Monat schon gesagt, dass wir das jetzt weitermachen wollen. Wir werden auch nächsten Monat zum 11-monatigen Jubiläum uns was ausdenken. Mal gucken, was wir dann vorhaben. Aber ihr könnt euch schon mal den 7. August merken. Das ist ein Samstag. Da wird es hier eine große Musikkundgebung geben. Und auch da hoffen wir natürlich auf euch. Wir sind aber auch alle darauf angewiesen, dass wir aufeinander achten, dass wir aufeinander aufpassen, dass wir auch da, weil auch da wird diese Pandemie noch nicht vorbei sein, auch da wieder mit Maske, Abstand und vernünftig miteinander umgehen. Dann können wir auch wieder hoffentlich eine große Musikkundgebung feiern mit vielen politischen Redebeiträgen und vieler schöner Musik.